Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Ein verschworener Haufen ist das, der sich streng abgeschottet von allem kritischen Denken und gleichsam öffentlich versammelt. Um das Datum nicht zu vergessen, treffen sich diese Montagsdemonstranten, nein, wir meinen jetzt nicht die Gegnerin von Stuttgart 21, immer montags. Ist irgendwie einfacher so für sie. Das anarchistische Radio Berlin hat alle Widrigkeiten auf sich genommen und Aufnahmen von einem dieser Treffen gemacht. Wir möchten euch aber jetzt schon warnen. Manche der Dinge sind so ungeheuerlich, dass wir nicht wissen, ob wir sie tatsächlich senden sollen. Hallo, liebe Friedenskameraden. Wir möchten das offene Mikrofon für ein auflockerndes Spiel nutzen. Und zwar raten wir jetzt mal deutsche Begriffe. Okay, ich fange mal an. Es ist ein Wort, das aus zwei Wörtern besteht. Hä, wie jetzt? Ein und dann zwei? Spalter! Nee, warte mal. So wie Aluhut. Sind zwei Wörter, Alu und Hut. Zusammen eins, Aluhut. Also, erstes Wort, Himmelskörper. Ah, Sonne. Nein. Die Sonne ist kalt. Also... Mond. Ja, richtig. Weiter, zweites Wort, Ankommen. Reich. Erreichen. Nee, eher so zum Beispiel mit dem Flugzeug. Landen. Ja, richtig. Und zusammen ergibt das? Puh, keine Ahnung. Komm jetzt, das muss man doch wissen. Chemtrails. Wie jetzt? Nein, das war doch die Mondlandung. Ja, aber die gab's doch gar nicht. Das war schließlich eine Erfindung des militärbürokratischen Schuldkomplexes im Auftrag der von der BRD GmbH bezahlten Antifa. Was stellst du denn für Begriffe vor? Also sorry, Leute, ich muss mich dafür den Kameraden entschuldigen. Der hat kein YouTube zu Hause. Ich mach mal selbst was. Also, zuerst ein Gebiet, das früher zu Deutschland gehörte. Polen. Nein, eher im Westen. Elsass. Ja, genau. Und dann ein Land, das zweigeteilt ist. Sudan? Nein, schöner. Ach so, Nordkorea. Genau. Und was verbindest du mit beiden Sachen? Keine Ahnung. Obwohl, warte mal. Polen, Chemtrails, BRD GmbH, Aluhut, Nordkorea, der Führer, unser geliebter Führer, Elsass. Ah, Jürgen Elsässer, natürlich.